Aussprache. Konsonantenverbindungen, Akzent und Satzmelodie. A15a. Konsonantenverbindungen. Hören Sie und sprechen Sie nach. Die Speisekarte. Eine Vorspeise. Verspätung haben. Regionale Spezialitäten. Frühstücken. Der Stadtplan. Einsteigen. Stimmt genau. Das steht hier. Kommst du mit? Zuerst. Meistens. Das ist am schönsten. Der Palast. Der Zug. 10 Minuten. Zu Fuß. 2 Zusatzbetten. Der Platz. Ein Pfeffersteak. Die Pfanne. Pfirsichkompott. Empfehlen. Abfahren. Unterwegs. Das habe ich verwechselt. Kinder und Erwachsene. Extra.